Briefe aus Gefängniszelle 7 von Ernst Zündel. Brief an einen Unterstützer. Der 5. März war mein erstes Monatsjubiläum der Inhaftierung in ein amerikanisches Gefängnis in Blount County. Die folgende Zeit brachte ich in Thorold, Ontario, im Niagara Detention Center zu, einem äußerlich heruntergekommenen, dem Anschein nach vielleicht 50 bis 60 Jahre alten Gebäude. Überall Rost, zerbrochene Fliesen, abgeblätterte Farbe, Flecken. Alles sieht so aus, wie ich es vor 10 Jahren überall auf meiner Reise in Russland erlebt und gesehen habe. Wegen meiner großen Bekanntheit hat mir der Sicherheitschef des Gefängnisses gesagt, er wolle mich von Minderheiten fernhalten, von denen sie viele dort hatten. Er erklärte mir die einem Heulen ähnlichen Laute der Häftlinge damit, dass Ontario viele psychiatrische Abteilungen von Krankenhäusern geschlossen habe und Geisteskranke von der Polizei aufgegriffen werden, wenn sie sich auffällig verhalten. Weil die Irrenanstalten sie nicht zurücknehmen, werden sie in Einrichtungen wie Thorold vorläufig untergebracht. Das sind jetzt meine Nachbarn. Seit meiner Verhaftung ist mein Blutdruck stark nach oben gegangen. Ganz schlimm wurde es in Thorold mit Werten von 211 zu 105, 210 zu 120 und 208 zu 109 bis 225 zu 125 zuletzt. Ich konnte meinen Blutdruck nicht unter Kontrolle bekommen. Es war wirklich beängstigend. Die Sanitäter warnten mich ständig und brachten schließlich den Gefängnisarzt zu mir in die Zelle, der mir unverständlich sagte, ich sei thrombosegefährdet und riskiere einen Schlaganfall, wenn ich keinen Blutverdünner bekomme. Er sprach von Beta-Blockern. Ich war am 28. Februar zu einem Haftprüfungstermin gegangen und hatte dort in der Zelle eine Schrift Prevention Magazine mit einem Artikel über die Gefahren des Bluthochdrucks gefunden, über geplatzte Blutgefäße, Gerinnsel im Gehirn oder ein Blutpfropfen, der den Blutfluss zu lebenswichtigen Organen wie den Nieren absperrt, was zu Lähmung, Verlust des Sehvermögens, der Sprache, der Koordination führen kann. Eine ganze Reihe von ernsten Problemen. Ich entschloss mich, Ingrid zu schreiben und ihr zu sagen, welches die Schwierigkeiten und die Gefahren seien, die die Pfleger und Ärzte angedeutet hatten. Ich machte ein handschriftliches Testament, sagte ihr, was im Falle meines Todes mit meinem Körper zu geschehen habe, wo ich begraben sein wollte, was für ein Grabstein und welche Inschrift ich haben wollte und was mit dem Haus geschehen solle. Ich schickte den Brief unverschlossen ab, wie das Gesetz es in Kanada vorschreibt, so dass die Zensur ihre Schnüffelei erledigen konnte. Und siehe da, ein Wachmann wies mich an, meine Habseligkeiten in einen Kopfkissenbezug zu packen und alles auf dem Bett meiner Zelle zu lassen. Ich war gespannt, ob ich verlegt oder gleich ins Vaterland weggeschickt werden würde. Am frühen Nachmittag wurde ich zur Krankenschwester gebracht. Sie ließ mich hinsetzen, maß meinen Blutdruck und sagte mir in ruhigem Ton, da ich meinen letzten Willen und ein Testament geschrieben hätte, habe die Anstalt entschieden, dass ich selbstmordgefährdet sei. Ich protestierte. Sie sagte, die Entscheidung sei getroffen und wies die Wache an, mich wegzubringen. Ich wurde in den Aufnahmebereich gebracht und in einen Drahtkäfig gesetzt. Aus diesem Behälter aus dickem Draht konnte ich das Personal umherlaufen sehen, wie sie pornografische Webseiten im Internet betrachteten, witzelten und lachten. Dann sagte einer zu einem untergeordneten Beamten, »Geh, hol den Babydoll für Zündel.« Er kam zurück mit etwas, das wie eine schusssichere Weste aussah. Man sagte mir, ich solle mich nackt ausziehen und das komische Ding anziehen. Dann führte man mich den Gang hinunter, vorbei an glotzendem Personal und Häftlingen, zu einem dunklen, schäbigen Korridor, wo ich ein paar Polstermatten mitnehmen musste und man mich in eine Zelle schob, meine Unterkunft für die nächsten 24 Stunden. Kein Handtuch, keine Seife, keine Zahnbürste, kein Kamm, nichts zu lesen. Keine schriftlichen Unterlagen, anhand derer ich etwas für meinen neuen Anwalt hätte vorbereiten können, mit dem ich an diesem Abend erstmalig zusammenkommen würde. Ich lag untätig, durch ein unbekanntes Schicksal zu Hilf und Tatenlosigkeit verdammt, starrte auf die gefließte Decke des Raums und drehte Daumen, wobei mir bewusst war, dass der Anwalt mir für die Stunde $175 berechnete. Mein Sohn, der von New Brunswick 20 Stunden hergefahren war, um diesen Anwalt für mich aufzusuchen, hatte ihn durch den Schneesturm 3 Stunden lang nach Thorold gefahren. Ich grübelte und grübelte. Mein Blutdruck kletterte turmhoch vor Ratlosigkeit. Schließlich kam der Wachmann herein, sagte mir, ich solle den lächerlichen Kittel ablegen und meine gewöhnliche Kleidung anziehen. Den orangefarbenen Overall, wie er für Massenkiller und Axtmörder in Kanada vorgesehen ist. Man brachte mich in den Besprechungsraum für Anwälte, um wieder einmal mit einem Anwalt zusammenzukommen. Und das, nachdem Ingrid und ich dachten, wir würden nie mehr wieder mit einem Anwalt zu tun bekommen. Und nun dies. Wir waren in der ernsthaftesten Krise unseres Lebens. Ingrid hatte einen Anwalt von früher her in Cleveland, einen in Nashville, einen in Sevierville, einen in Memphis und einen in Kalifornien. Und alle warteten dringend darauf, bezahlt zu werden. In Deutschland standen 2 Anwälte bereit, mich zu empfangen für den Fall, dass ich abgeschoben würde. In Kanada hatte ein hervorragender, berühmter Anwalt meinen Fall angenommen, weil er Fachmann für Bestimmungen der Staatssicherheitsdienste war und offenbar Einwanderungs- und Strafrecht studiert hatte. Er sollte an jenem Abend kommen. Man wird sich vielleicht fragen, warum so viele Anwälte? Die meisten hätten ohne gesalzene Anzahlung nicht einmal den Hörer aufgenommen und mit Ingrid gesprochen, und mehrere sprachen überhaupt nicht mit ihr. Das war die Angst vor dem, was Ingrid das Zündelphänomen nennt. Zur Ehre der Branche muss ich allerdings sagen, dass alle außer einem am Ende die Anzahlungen zurückgaben, nachdem sie mich alle wie ein heißes Eisen fallen ließen. Ich war natürlich mehr als empört darüber, dass ich womöglich nicht in der Lage sein würde, meine eigene Verteidigung vorzubereiten. Wenn das System 100% Sicherheit haben wollte, meine Sache zu sabotieren und mich in dem Verfahren möglicherweise umzubringen, hatte es die perfekte Formel dazu tatsächlich gefunden. Mit übermenschlicher Kraft musste ich mich zur Ruhe zwingen, sonst würde der Gefängnispsychiater eine ständige Selbstmordüberwachung anordnen. Das würde für mich das Zweitschlimmste nach einer Verrückterklärung sein. Das waren die Bedingungen, unter denen ich in den sparsam möblierten Raum ging, um mich mit meinem Sohn und dem neuen Anwalt zu treffen, und berührte zum ersten Mal seit 4 Wochen die Hand eines anderen Menschen. Nach dem kurzen Besuch hieß es, zurück in die düstere Zelle der Selbstmordverdächtigen. Die Nacht wollte nicht enden. Alle Viertelstunde wurde ich mit Lichtern kontrolliert, die in die Zelle und auf mein Gesicht gerichtet wurden, um zu prüfen, ob ich noch atme. Alles Essen, das ich bekam, musste ich mit den Fingern zu mir nehmen. Nicht einmal ein Plastiklöffel war mir erlaubt. Schließlich wurde es Morgen. Die Stunden krochen dahin. Die Schwester kam, um meine Blutdrucktabletten zu bringen. Im Geist saß ich neben meinem Sohn im Wagen. Wir fuhren in dem lausigen Winterwetter die lange Strecke nach New Brunswick, wo er wohnt. Das beruhigte mich. Die Wachen wechselten die Schicht. Neue Gesichter, neue Leute kamen. Schließlich kam der Leutnant vorbei, einer der höchsten Ränge, die es hier gab. Er sah mich freundlich an und sagte fast väterlich, obwohl er leicht 15 Jahre jünger war als ich, »Keine Sorge, Mr. Zündel, alles wird gut. Die Psychiaterin ist schon hier. Sie wird bald zu Ihnen kommen. Wir wissen, dass Sie mit Selbstmord nichts zu tun haben. Dies hier wird bald vorbei sein.« Tatsächlich kam eine Viertelstunde später eine kleine franko-kanadische Dame vorbei. Ich kniete in meinem lächerlichen gesteppten Nachthemd auf dem Boden vor der Zellentür, wie bei der Beichte in der Kirche, und sprach durch den tief angeordneten Futterschlitz meiner Zellentür mit ihr, während sie auf der anderen Seite auf einem Stuhl saß, mein Bekenntnis auf einem Schreibblock notierte und mir allerhand seltsame Fragen stellte. »Haben Sie schon einmal Stimmen gehört? Meinen Sie, dass Leute Sie verfolgen?« Da sagte ich zu ihr, »Nun hören Sie mal her. Ich hatte 1994 einen Bombenanschlag gegen mich. Ich war Opfer einer Brandstiftung, die mein Haus zerstörte, mit $400.000 Schaden. Eine Woche später schickten mir Unbekannte eine mächtig starke Rohrbombe in einem Paket zu. Ja, Madame, die Polizei in Toronto und ich schließen daraus, dass jemand hinter mir her ist.« Sie legte ihren Schreiber hin und sagte, »Nein, mit Selbstmord ist nichts bei Ihnen. Ich nehme sie augenblicklich aus der Selbstmordstation heraus. Ich dankte ihr für ihre Mühe. Die Wachen, jetzt alle lächelnd und freundlich, gaben mir meinen farbenfrohen Axtmörder-Overall zurück und in 5 Minuten war alles wieder im Normalzustand. Ich bekam wieder einen Plastiklöffel zum Essen. Ich bekam ab und zu Zugang zu einem persönlichen Telefon, das mir an einer langen Schnur durch meinen Futterschlitz in die Zelle gereicht wurde. Ich konnte meinen Anwalt anrufen, meine Frau, Helfer und Freunde. Ingrid sagte, dass schon vor Wochen 175 Artikel über mich allein in den kanadischen Medien gewesen seien. Gott allein weiß, wie viele es jetzt sind. Der Freundeskreis scharte sich um mich. Der Feind schrie seinen Hass heraus. Anwaltsgruppen fanden sich in Kanada, Amerika und Deutschland zusammen. Spenden kamen an. Die Besucherzahlen auf der von Ingrid betriebenen Internetseite schnellten auf über 1 Million im Monat an. Die Zeichnungen, die ich im Gefängnis in Tennessee gemacht hatte, wurden von Unterstützern als Andenken gekauft, als Zeichen der Anhänglichkeit und Treue. Brief an einen Freund aus den Kinderjahren. Gut, dass du geschrieben hast. Ich hatte deine Karte bekommen und Ingrid sagte mir, du hättest sie angerufen, sodass ich wusste, dass du am Leben bist. Ich denke an unsere gemeinsamen Mahlzeiten, unsere Gänge in dem schönen Park, an den Markt, dein endloser Plan mit dem Boot. Du bist schon ein komischer Kauz, aber du bist mein Freund. Es ist nicht nötig, dass du über die Grenze kommst und mich besuchst. Es würden dir nur 20 Minuten hinter einer dicken, kugelsicheren Scheibe im Besucherraum gestattet. Ich rate allen von Besuchen ab. Es ist eine Vergeudung von Zeit und Energie und ein Erschwernis für alle. Oft werde ich nach einem Besuch bis auf die Haut durchsucht. Wem nützen diese Demütigungen und der Ärger? Ich bin kein Kind. Ein Brief für 48 Cent oder ein R-Gespräch sind genauso hilfreich. Und sie werden in diesen marxistischen Gesellschaften, wie Kanada eine geworden ist, genauso überwacht. Was deine ulkige Karte angeht, ich möchte wissen, was du dir dabei gedacht hast. Ich bin nicht sicher, dass ich verstehe, wonach du da gräbst. Was musste da kommen? Wofür? Dass ich die Wahrheit sagte und die Lügen der Juden über Deutschland bekannt machte? Verschone mich mit deiner oberflächlichen Kritik. Du hast nie den Mut gehabt, deine Überzeugung zu äußern und hast im Grunde ein selbstsüchtiges, nutzloses Leben geführt, ohne Kinder zu hinterlassen, mit wenig Risiko, nicht einmal mit menschlicher Nähe. Wenigstens habe ich für das gekämpft, woran ich glaube. Es sieht jetzt so aus, dass ich auf meine alten Tage wohl in Deutschland leben werde, denn die Korruption im Rechtswesen in Kanada und den USA sitzt so tief, dass der Gang zum Gericht wie ein Lotteriespiel ist oder russisch Roulette mit geladenem Revolver. All das ist für dich von geringem Interesse, dessen bin ich sicher, denn du wirst nahelegen, dass ich mich durch Meditieren da herausziehen soll. Nun, ich habe in meinem Leben viel ernsthaft meditiert, vor jeder Entscheidung, die ich in meinen Prozessen zu treffen hatte. Die rechtliche Lage ist genau so, wie es die jüdischen Kräfte wünschten, die ihre jüdischen Elemente in der Spionageorganisation CSIS für ihre Pläne benutzten, wie sie es in vielen dokumentierten Fällen schon öfters gemacht haben. Wir haben alle Arten von Beweisen und schriftlichen Unterlagen dafür. Es gibt keinen Zweifel, dass ich Opfer einer auf hoher Ebene gut organisierten und glänzend ausgeführten politischen Entführung, getarnt als Rückführung, geworden bin. Alles auf konstruierten Beschuldigungen beruhend. Das ist meine neue Wirklichkeit. Hätte ich die Wahl, würde ich unverzüglich in die USA zurückkehren, trotz der Schwierigkeiten, weil das ein System ist, das ich kenne, zu dem ich Bezug haben kann und das, wie ich glaube, noch beweglich genug ist, genug Reserven hat, um aus der Flaute herauszukommen, in der es steckt. Und Ingrid ist dort, die mir lieb ist. Ja, ich meditiere. Es wurde mir 1972 gesagt, ich hätte mit einem nicht operablen Krebs nur noch 6 Monate zu leben. Ich richtete mich darauf ein, Körper, Geist und Seele. Das Ergebnis einer Meditation voller Gebet war, dass ich mich mit Hilfe von Freunden und jener Kräfte im Universum heilte, die offenbar glaubten, ich hätte in den Angelegenheiten der Menschen noch eine Rolle zu spielen, selbst wenn du dem nicht zustimmst. Ich entkam 2 Bomben, einer tödlichen Brandstiftung, zahlreichen kleineren Anschlägen. Ich fand Leuchter. Ich stellte die Mannschaft und Zeugen zusammen und trieb das Geld auf, um Auschwitz zu untersuchen, um den Deckel von der größten Lüge des vergangenen Jahrhunderts herunterzufegen. Wären die deutsche Führung und das deutsche Volk nicht solche Feiglinge und Tölpel gewesen? Der Leuchterreport wäre geeignet gewesen, als Werkzeug ihrer Befreiung von den Unterdrückern zu dienen. Ich habe ihnen das Werkzeug gegeben. Ich habe mich hartnäckig bis zum höchsten Gericht durchgekämpft und gewonnen. Du hast an der Börse gespielt und verloren. Du und ich sind verschiedene Menschen. Wir mögen denselben Hintergrund gehabt haben. Wir haben dasselbe Häuschen benutzt. Wir hatten dasselbe Essen, dieselben Lehrer und Schulbücher. Wir atmeten dieselbe Luft. Aber du wirst zugeben müssen, wir marschierten in einem ganz unterschiedlichen Takt, und das seit der Kindheit. Ich bewundere dich für dein Genie. Ich bin immer erstaunt über deine Gabe, ungewöhnliche Methoden zu finden, das zu lösen, was für mich komplizierte und schwierige technische Probleme sind. Du hättest für einige Söhne Ideengeber sein können, die von dir den Dreh geerbt hätten, den du von deinem Vater mitbekamst. Also lass uns einig darüber sein, dass du ein komischer Kauz bist. Und ich, das wirst du zugeben müssen, habe vor ewig langer Zeit mit dem Versuch aufgehört, dich einen alternativen Gesichtspunkt finden zu lassen, eine neue Realität, dir die wirkliche und nicht die vorgespielte Geschichte anzusehen. Du und ich werden in unsere Gräber sinken als Freunde, die wir gewesen sind. Doch wir sind in der Art, wie wir die Dinge sehen, weiter voneinander entfernt, als wenn wir uns vollkommen fremd wären. Ich verurteile dich nicht. Schade nur ist, dass du mich nicht kennst. Du glaubst nur, mich zu kennen. Lassen wir es dabei. Es gibt Leute, die als Sklaven geboren sind und ihr ganzes Leben Sklaven bleiben. Sklaven ihrer persönlichen Wesenszüge, Sklaven ihrer Gewohnheiten und so weiter. Du kannst über mich sagen, was du willst und denken, was du willst. Vergiss aber eines nicht, bevor du zu hart urteilst. Ich hätte ein sehr komfortables Leben in Wohlstand, Luxus und Sicherheit haben können, sogar in Ruhm, anstatt verrufen, ausgegrenzt und dämonisiert zu werden. Glaube ja nicht, dass ich blind in diese Dinge hineingestolpert bin. Ich habe nachgedacht, bevor ich handelte, aber ich war nicht von Angst gelähmt. Adrian Arkand, mein Mentor, hat mir vor 43 Jahren die Augen für all diese historischen Fragen geöffnet. Ich kannte die Risiken. Die Macht meiner Feinde, ihr Einfluss, ihr Reichtum und ihre Verbindungen waren für mich kein Geheimnis. Und doch ging ich auf sie los, weil ich mich verantwortlich fühlte, Kevin. Du wirst diese Einstellung nie verstehen. Ich fühlte mich verantwortlich für den Versuch, ein großes historisches Unrecht gutzumachen, das anständigen Menschen der Generation unserer Väter durch verbrecherische Schurken angetan worden ist. Eine Untat kosmischen Ausmaßes, die nach Bereinigung ruft. Ja, ich fühlte eine Verantwortung für jene, die ihr junges Leben auf den Schlachtfeldern ganz Europas gegeben haben, so dass wir, du und ich, unsere Generation eine Möglichkeit hatte, heranzuwachsen, in unseren Wiegen und Betten sicher zu sein und ernährt zu werden. Du wirst mich nicht verstehen, weil du deinen Verstand nicht um solche selbstlosen Vorstellungen wickeln kannst. Ich fühlte mich während der meisten Zeit meines Erwachsenenlebens verantwortlich dafür, den Ruf und das Wollen einer ganzen Generation vor dem Altar der Geschichte zu verteidigen. Wäre ich nicht aufgestanden, hätte ich nicht gesprochen, dann hätte ich das Gefühl gehabt, eine geheiligte Verpflichtung zu verraten, die mich an die bindet, mit denen vereint, die in Stalingrad, in der Normandie und am Grund des Meeres in ihren stählernen Särgen starben. Ich fühlte ihr Opfer, du nicht. Ich könnte meine Schwierigkeiten mit einem Brief oder einem Anruf bei meinen Quälern beenden. Brief an Ingrid. Ich kenne meine Feinde, Ingrid, und ich weiß, wie absolut dienstfertig das System gegenüber jedem Wink, Wunsch, jeder Forderung von ihrer Seite ist, was binnen kurzem wohl in einer Abschiebung enden wird, wie ich zu unserem Leidwesen nun einmal mehr erfahren habe. Als ich an der kanadischen Grenze ankam, konnte ich in dem heftigen Schneesturm nicht erkennen, ob es Niagara Falls oder Lewiston war, weil ich in einem Gefängniswagen und in Handschellen war. Ich kam in Gesellschaft von zwei INS-Exekutivbeamten, Scott Pittman und John Barnes, zusammen mit einem US-Aufsichtsbeamten für Einwanderung und zwei ziemlich ruppig aussehenden, ungefähr 35-Jährigen, einem Mann und einer Frau in Zivil, ohne Dienstabzeichen oder Namensschildern auf den Jacken. Ich nahm zuerst an, sie seien kanadische Einwanderungsfunktionäre. Ich sagte ihnen, was ich in den Asylmerkblättern las, als wir hereinkamen und nachdem wir in Amtsräumen der kanadischen Einwanderungsstellen waren. Ich bitte um politisches Asyl gemäß der UN-Flüchtlingskonvention über Folterung und bitte nicht abgeschoben zu werden. Dies ging bereits unter in den Erwiderungen beider: Wir sind amerikanische Einwanderungsbeamte, keine kanadischen. Ich wurde bei dieser ersten Einreise nie kanadischen Einwanderungsbeamten gegenübergestellt. Mein Pass blieb immer in den Händen der beiden Beamten, die Teilnehmer meiner ersten Festnahme am 5. Februar 2003 waren und die mich um 5 Uhr früh im Bezirksgefängnis Blount abholten, zum Flughafen brachten und mit Delta Airlines mit einem Umsteiger in Atlanta nach Buffalo begleiteten. Ich erinnere mich an die beiden Namen Pittman und Barnes, weil ich ihnen eine kleine Skizze widmete, die ich im Flugzeug gezeichnet hatte. Die eine für Scott war sogar auf einer Serviette von Delta. Ich unterschrieb, datierte und widmete ihnen persönlich jede Zeichnung. Ich tat es, um ihre Namen buchstabiert zu bekommen, sodass ich diese im Gedächtnis behalten konnte. Ich erzähle dir dies in allen Einzelheiten wegen ihrer Aussage in eidlicher Form, dass ich bereits in Kanada war, als man mich in ein Büro brachte und meine Handschellen um etwa 12.15 Uhr am President's Day von den amerikanischen INS-Beamten entfernt waren. Annähernd 2 Stunden verstrichen mit Rangeln und Gestikulieren, Armeschwenken und Kopfschütteln der Amerikaner und Kanadier. Ich konnte wegen der dicken Glastüren und einem weiteren mit Glas umgebenen Büro, das mich von ihnen abschirmte, nichts hören. Als ich in den weiträumigen kanadischen Einwanderungsbereich kam, wurde ich von 5 US-Beamten flankiert und in ein Büro mit Glaswänden auf der rechten Seite geschoben. Auf einer Bank im offenen Empfangsraum saßen 2 Männer in den 50ern, die aussahen wie orthodoxe Rabbiner. Beide trugen schwarze Schneideranzüge und teure blaue oder schwarze Trenchcoats und schwarze Schuhe. Beide hatten Bärte. Sie drehten schnell ihre Köpfe weg, während die anderen Einwanderungsbeamten aus einiger Entfernung alle neugierig zu mir herüberschauten. Waren die 2 mein Empfangskomitee? Auf wessen Befehl waren sie gekommen? Warum? Ich verbrachte ungefähr 2 Stunden in Kanada, bevor ich in amerikanischen Handschellen durch US-Beamte in die USA zurückgebracht wurde. Von denselben, die mich dorthin gebracht hatten, aber ohne Pittman und Barnes. Ingrid, diese 1 bis 2 Stunden in Kanada könnten in naher Zukunft sehr wichtig für uns sein. Also heb diesen Brief gut auf. Ich werde das erklären. Brief an einen Unterstützer. Lass mich deinen Brief und diese hübsche Karte mit dem Adler vom 1. August 2003 beantworten. Ich habe Ingrid gebeten, auf den aufsteigenden Adler zu achten, weil die Kunstgalerie, die Ingrid und ich im Begriff waren zu eröffnen, Soaring Eagles Gallery heißt. Zuerst wollte Ingrid von dem Gedanken nichts wissen. Aber schließlich, da ich nicht aufhörte, um den Namen zu werben, gab sie nach. Nun, da wir den handgeschnitzten, hölzernen, aufsteigenden Adler stolz über dem Schild unserer Galerie neben einer großen Fernstraße sitzen haben, gibt sie zu, er sieht prächtig aus. Der Adler ist der Wappenvogel Amerikas, Deutschlands, Österreichs und des kaiserlichen Russlands. So gibt es eine Verbindung unter Brüdervölkern und einen guten Ansatzpunkt für interessante Gespräche mit amerikanischen Touristen, die zu unserer Galerie und unserem Buchladen kommen, wo wir Ingrids Bücher ausstellen werden und natürlich manche weitere. Im aufsteigenden Adler hoffe ich auch, CDs, Tonbänder und Videos der schönsten Hymnen des Christentums anzubieten, gesungen von Vokalisten, die Engelsstimmen haben, begleitet von Harfen und sonstigen erhebenden Instrumenten. Ich war zu vielen Southern Gospel-Konzerten gegangen, um verschiedene Vokalisten in Person zu hören, und probeweise hatte ich die Stimme einer jungen Frau herausgelesen. Sie ist etwa 30 Jahre alt, aus Wisconsin. Eine herrliche Stimme. Ich habe auch einigen Männern von Tennessee zugehört, die für mich sangen. Ich hatte eine Verabredung mit einer kleinen Firma dort, die moderne Mikrofone und Mischpulte hat, mit Toningenieuren besetzt. Meine plötzliche Verhaftung setzte dem ein vorläufiges Ende. Nur vorläufig. Das ist etwas, was ich mein ganzes Leben hindurch schon tun wollte. Und diese verfluchten Holocaust-Prozesse brachten mich davon ab. Ich hatte eine ganz schön umfangreiche Sammlung von Musikblättern, 100 bis 200 Liederbücher und eine Bibelsammlung, die fast 400 Jahre zurückging, die ich auf meinen Reisen in aller Welt zusammengekauft hatte. Sie waren in mehreren Sprachen, einige in Leder gebunden. Die Brandstiftung von 1995 hat das alles vernichtet. Was auch immer mit mir geschehen mag, wohin auch immer Sie mich schließlich schicken, ich werde versuchen, zumindest einige von den Dingen noch zu verwirklichen, von denen ich dir erzählte. Käme ich erst einmal wieder frei, bin ich sicher, dass ich es mit Hilfe von Freunden schaffen werde, die ergreifendsten Hymnen der Christenheit zu finden, die schön flüssig und leicht zu singen sind, und wir werden eine Revolution auf dem Markt der Gospelmusik zustande bringen. Mir ist der heisere Lärm, der als moderne christliche Musik heute hier gilt, in der Seele zuwider. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber es ist eine Schande für die Christen der Welt. Ich habe kein einziges Band entdeckt, und ich kaufte in den letzten 10 Jahren Hunderte in christlichen Buch- und Musikgeschäften, die ich nicht anstößig fand. Schrecklich. Teuflisch. Ich habe die gleiche Beschwerde, wenn es sich um kleine, einfassbare Bilder mit christlichen Themen oder christliche Postkarten handelt, Schmuckplatten und so weiter. Es gab eine kleine Serie in unserem hiesigen, großen christlichen Buch- und Musikladen. Und ich übertreibe nicht. Da war ein nacktes, schwarz-weiß Bild von Christus, der aussah wie Charles Manson. Er sah so grotesk aus, dass ich bei der Ladenbesitzerin protestierte. Sie wollte es nicht glauben. Um mich zu rächen, kaufte ich einen berühmten Kupferstich von Albrecht Dürer. Es gibt eine große Dürer-Sammlung in der Nationalgalerie in Ottawa, betitelt »Die Bestürzung Christi«, welche Christus mit einem schön gezeichneten, jedoch natürlich schmerzlichen, daher bestürzten Ausdruck unter der Dornenkrone darstellt. Ich machte mit meinen Pinseln und der Sprühpistole handkolorierte Kopien, und wenn ich zurückkomme, werde ich sie in meiner Galerie ausstellen. Wir werden genau hier die Gegenrevolution auslösen, in Musik, Kunst und vielen anderen Dingen. Ich habe auch einige verblüffende Grafiken mit der Sprühpistole in wunderbarer, voller Farbe gemacht, von einem meiner sehr beliebten grafischen Drucke von 1960 ausgehend. 3 ätherische Kreuze, die im Raum schweben. Ganz gleich, wohin mich meine Feinde letzten Endes schicken. Ich werde eine Serie von diesen Gemälden herstellen. Wenn ich auf Kaution freikommen und sogar einige Monate frei in Kanada zubringen kann, werde ich hier neue Originale machen, sie von meinen Kontaktleuten drucken lassen und sie innerhalb von weniger als 2 Monaten nach meiner Freilassung in meiner Galerie ausstellen. Ich werde sie im Internet zum Auftakt anbieten. Und das wird nur der Anfang sein. Du siehst schon, der aufsteigende Adler mag für den Augenblick im Käfig sitzen, aber mein Geist ist frei.